Du hörst Radio Frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Die politische Sendung für Erfurt und Umgebung. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I love how all girls are move them body. And Hallo und herzlich willkommen bei Schuldisco 97. Nein, ihr seid richtig bei Reibungspunkt und die musikalische Auswahl heute wird euch auf etwas vorbereiten, was euch morgen erwarten wird. Am 2. Juli gibt es auf der Freifläche bei Radio Frei in der Gotthardstraße eine 90er Jahre Party und ihr seid recht herzlich dazu eingeladen, organisiert von Leuten, die sich für die Leute einsetzen, die von den Repressionskosten betroffen sind. Das heißt, das Ganze wird auch eine Soli-Party werden. Herzlich willkommen. Es ist der 1.7. noch, es ist 21.08 Uhr und wir haben jede Menge spannende Themen für euch, neben der guten Musik. So werden wir unter anderem darüber reden, was uns in einer knappen Woche in Gera erwarten wird. In Gera findet das Rock für Deutschland statt. Dann erwartet euch die Rubrik der Roten Hilfe, die wir ja vor 2 Wochen eingeführt haben und damit geht es auch weiter. Und wenn dann noch Zeit bleibt, kommen wir sogar noch zu den Antifa-News. Bis dahin gibt es allerdings erstmal schon mal den Jingle von Gera, der euch davor vorbereiten soll, wozu wir nachher noch ein Interview haben. 10. Juli 2010, Europas größtes Nazi-Versehen. Seit nunmehr 8 Jahren ereignet sich im braunen Dreiländereck von Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, inmitten der vermeintlich bunten und weltoffenen Orthodoxstadt Gera, Europas größtes Nazi-Festival Rock für Deutschland. Den bisherigen beängstigenden Höhepunkt fand das spektrumübergreifende Ereignis im Superwahljahr 2009 mit einer Besucherinnenzahl von mindestens 4.000. Es hat sich damit zu einer der größten Nazi-Veranstaltungen nach 1945 entwickelt. Bekannte Szenegrößen vor Ort waren im letzten Jahr der NPD-Parteivorsitzende Udo Vogt und die Lanzer Nachfolgeband Lunikow-Verschwörung. Im Rückblick auf das bisher erfolgreiche Protestjahr 2010 gegen Neonazi-Großaufmärsche ist zu befürchten, dass die NPD und ihre Sympathisantinnen nun besonderes Augenmerk auf das Rock für Deutschland legen. Je unwidersprochener dies stattfinden kann, desto stärker drängt der Neofaschismus in die Alltagskultur und schafft alljährlich eine national befreite Zone. In Relation dazu werden die Freiräume und Handlungsmöglichkeiten für alternative, linke und migrierende Menschen sukzessiv kleiner. Dies liegt auch daran, dass sich Rassismus und Nationalismus bis tief in die gesellschaftliche Mitte erstrecken und antifaschistischer Widerstand oftmals mit der Nazi-Ideologie gleichgesetzt wird. Es ist an uns, den Widerstand dagegen effektiv zu gestalten. Die Blockaden gegen Nazi-Aufmärsche in Köln, Jena und Dresden haben gezeigt, dass antifaschistischer Widerstand in verschiedenen Formen erfolgreich sein kann. Handeln wir gemeinsam und solidarisch, damit eines der letzten großen Events der Nazi-Szene endlich Geschichte wird. Kommt am 10. Juli 2010 zahlreich zu den antifaschistischen Aktionen nach Gera. Europas größtes Nazi-Fest kommt am 10. Juli 2010 zahlreich zu den antifaschistischen Aktionen nach Gera. Am 22. Juni wurden 260 bis 290 Menschen ins Kosovo abgeschoben. In Göttingen gab es aber von Aktivisten des AK Asyl eine erfolgreiche Verhinderung dieser Massenabschiebung und dazu hört ihr jetzt einen Bericht vom Göttinger Stadtradio. Insgesamt 30 Menschen in Stadt und Landkreis sollten heute in das Kosovo abgeschoben werden, so der Plan der Verwaltung. 22 aus der Stadt Göttingen, 8 weitere aus dem Kreis. Dieser Plan scheint nicht aufzugehen. Benjamin Laufer war für sie gestern Nacht im Göttinger Blümchenviertel und hat die Polizei dabei beobachtet, wie sie eine Abschiebung versucht hat. Nur 6 Grad kalt ist es, als die ersten Abschiebungsgegnerinnen und Gegner sich gegen 1 Uhr nachts auf dem feuchten Rasen zwischen den Reihenhäusern im Rosenwinkel versammeln. Für 2 Uhr hat sich die Polizei angekündigt, um die Roma-Familien aus ihren Wohnungen abzuholen. Langsam wächst die Gruppe derer, die das verhindern wollen, auf knapp 80 an. Lange Zeit passiert dann gar nichts, bis um 10 vor 2 die Polizei mit einer Handvoll Einsatzwegen vorfährt. Gut 2 Dutzend Uniformierte steigen aus, einige wenige Menschen in Zivil. Sie halten sich zurück, beobachten die Situation. Bis ein Beamter in Zivil auf die Gruppe zugeht, die Menschenketten vor der Haustür der Roma bilden. Es ist Hartmut Lieberknecht, der Einsatzleiter. Wir leisten Vollzugshilfe für die Stadt Göttingen, für die Ausländerbehörde. Es geht um die Abschiebung von einer bestimmten Anzahl von Leuten in den Kosovo über den Flughafen Düsseldorf. Die Abschiebungsgegner verhindern, dass die Polizei die Wohnungen betritt. Sie halten Transparente hoch, sind dabei aber ganz still. Die Flüchtlinge, die gegen ihren Willen zum Flughafen gebracht werden sollen, lassen sich nicht blicken. Sie wissen, welches Schicksal ihnen droht. Die Abzuschiebenden haben von den Ausländerbehörden in der 23. Kalenderwoche die Abschiebeverfügung bekommen. Das heißt, denen ist gesagt worden, dass sie heute abgeschoben werden sollen. Das ist auch in der Öffentlichkeit bekannt. Das ist auch in der Öffentlichkeit schon thematisiert worden. Einsatzleiter Lieberknecht kriegt die Flüchtlinge in dieser Nacht nicht mehr zu Gesicht. Wir wollen uns hier nicht prügeln, sagt er. Auf gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Abschiebungsgegnern hat er offensichtlich keine Lust. Seine Truppe zieht eine halbe Stunde, nachdem sie gekommen ist, wieder ab. Die Flüchtlinge werden jetzt per Haftbefehl gesucht, sagt Lieberknecht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bereits gestern kommt es in Göttingen zu Protest gegen die Abschiebung, wie so oft in jüngster Zeit. Rund 100 Abschiebungsgegnerinnen und Gegner versammeln sich um 10 Uhr vor dem neuen Rathaus. Sie fordern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde zu Zivilcourage auf. Diese sollten sich wehren, zu Schreibtischtätern zu werden, so ein Sprecher wörtlich. Der Leiter des Göttinger Ordnungsamtes, Manfred Kuhlmann, spricht mit den Protestierenden, weist aber jegliche Verantwortung von sich. Der Stadt seien die Hände gebunden. Herr Kuhlmann, wieso wird man abgeschoben? Wieso wird man abgeschoben? Das ist doch voll scheiße. Ja. Wieso wird man abgeschoben? Viele Antworten hat Kuhlmann nicht auf die Fragen, fühlt er sich ja auch nicht verantwortlich. Ähnlich reagiert auch Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Jürgen Barz auf Vorwürfe, seine Fraktion setze den eigenen Ratsbeschluss nicht durch, der sich bereits im September gegen die Abschiebung ausgesprochen hatte. Die Weisungen kommen aus Hannover, sagt Barz. Die Gesetze sind von der Landesregierung bzw. der Bundesregierung erstellt. Wir sind seit Monaten und seit Jahren dabei, einzufordern, dass es dort Änderungen gibt, bislang ohne Erfolg. Und die Wege, die wir oder die Mittel, die wir in der Hand haben, um dort wirklich eine Änderung herbeizuführen, wir versuchen das alles auszunutzen, aber wir sind dort eben bislang nicht zu einem Ergebnis gekommen, das irgendwie die Leute, die davon betroffen sind, zufriedenstellen dürfte. In den vergangenen Tagen nahm die Kritik an den Abschiebevorhaben in das Kosovo zu. Die Göttinger Ratsfraktionen von SPD und Grünen forderten von Ministerpräsident Christian Wulff nochmals einen sofortigen Abschiebestopp. Der niedersächsische Flüchtlingsrat kritisierte das Vorgehen der Göttinger Verwaltung scharf. Flüchtlingsorganisationen warnen seit Monaten vor den Abschiebungen ins Kosovo, da den Roma dort Armut und Verfolgung drohe. Unbeirrt davon setzen Bund und Länder ihren Willen zur Abschiebung der Flüchtlinge durch. Insgesamt stehen allein in der Stadt Göttingen über 60 Roma auf der Liste derjenigen, die abgeschoben werden sollen. Abschiebungsgegnerinnen und Gegner haben in der vergangenen Nacht die Abschiebung von Göttinger Roma in das Kosovo verhindert. Benjamin Laufer war für sie unterwegs. Familie, so wie man das mit Maske nicht kann. Ich bin einer der wenigen Pfleger auf Themen wie die Steuer braucht eine Senkung. Wir brauchen kein Deutschland, die Welt braucht eine Wendung. Es fehlt lebendige Menschen in ein Ausreisezentrum. Nachdem die meisten jahrelang Ausreise kämpfen, manche helfen, indem sie denselben Trauscheine schenken. Ich wünschte, die Welt hätte überhaupt keine Grenzen. Dieses Land verlassen, keiner kriegt davon was mit, verdammt ich kann nicht warten, ohne Land zu fackeln, deportieren besser Misser Menschen wegen lächerlicher Grenzen, die so Sprecher sich erkämpfen. Grenzen schlocken Flucht vor dem Leid, das sie erzeugen und sich leiten, Touren beugen, kann nur Scheiße so bedeuten. Unnütze Migranten sind vom Staat nicht gewollt, denn in Schwarz, Rot, Gold im Grab das Brot voll. Unnütze Migranten sitzen in Abschiebehaft und der Staat schiebt sie ab. Zweifel ist akzeptant, darum kämpfe ich der Bahn. Kein Mensch ist illegal. '62 gab's in unserem Staat so manchen Arbeitsplatz. Wurde bezahlt und ja, hat auch gut genug gearbeitet. Kraft aus Menschen, die ursprünglich nicht in Deutschland wohnen. 4,2 Millionen, bis die Krise und Rezession so teuer wurden und die deutschen Pisser erkannten, dass die Leute verschwanden, wenn wir die Wirtschaftsflüchtlinge nannten. Und hier zu landen wurde gefährlich im Westen und im Ostblock. Wo seid ihr jetzt? Es wird weiter gehetzt. Feuer und Flamme, den Abschiebebehörden fordern Kolja und Taifun und sicherlich auch noch einige andere Leute, wahrscheinlich vor allem auch die Betroffenen, die jährlich von den deutschen Behörden ins Ausland abgeschoben werden, wo sie alles andere als ein gutes Leben erwartet. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und zwar kommen wir nach Gera. Keine Besatzer, das fordern nämlich die Organisatoren einer Großkundgebung mit musikalischem Rahmenprogramm, so der offizielle Titel. Hinter dieser kryptischen Umschreibung verbirgt sich die Nazi-Großveranstaltung Rock für Deutschland. Diese findet inzwischen zum nunmehr 8. Mal in Gera statt. Am 10. Juli dieses Jahres, das heißt in knapp anderthalb Wochen. Was es mit dieser Veranstaltung auf sich hat und warum sie etwas anderes ist als die üblichen Nazi-Kundgebungen um die Ecke, darüber redet Jule mit Martin aus Gera. Hallo, hier im Studio bei uns bei der Sendung Reibungspunkte begrüße ich den Martin aus Gera, der uns ein bisschen was über die das Rock für Deutschland am 10. Juli erzählen wird. So, da komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Was passiert denn da am 10. Juli in Gera? Ja, also der 10. Juli ist in diesem Jahr angekündigt als der Termin, in der das Rock für Deutschland zum 8. Mal in der ehemaligen DDR-Kreisstadt Gera stattfinden soll. Gera liegt in Ostthüringen, ist immer noch Großstadt, hat derzeit immer noch den Großstadtstatus inne, aber wird wohl in den nächsten Jahren wohl nicht mehr so sein. Also am 10. Juli passiert eigentlich das, was in den letzten 8 Jahren jeden Sommer passiert ist. Die NPD meldet das Rock für Deutschland an und macht das Rock für Deutschland, was eben eine Veranstaltung ist, zu der Nazis inzwischen aus dem ganzen Bundesgebiet und inzwischen auch schon europaweit anreisen. Letztes Jahr mit dem Höhepunkt, dass 4.000 bis 5.000 Neonazis dort angereist sind. Warum ausgerechnet Gera? Ja, warum Gera? Also ich würde zum einen sagen, die Nazis haben da ein gutes Ausgangsfeld. Das ist zum einen eine gesellschaftliche Ignoranz, die eigentlich von den Behörden die letzten Jahre ausging oder auch von gewissen politischen Trägern, dass eben gesagt wurde, solange die Nazis nicht öffentlich auftreten, hat Gera kein Nazi-Problem. Vielmehr sind es dann immer die Nazis, die irgendwo von woanders herkamen, die eigentlich das eigentliche Problem darstellten. Dann muss man eben sagen, Gera ist eine schrumpfende Großstadt in einer strukturschwachen, also in einer wirtschaftsschwachen Region. Und Gera hat eben über die letzten 20 Jahre 40.000 Einwohnerinnen verloren. Und das bietet eigentlich so einen ideologischen Ausgangspunkt oder eben ein hervorragendes Terrain für die Nazis, dass die eben sagen können oder dort genau an diesen Punkten angreifen können und genau das ansprechen können, was sie eben ansprechen wollen, und stoßen dort eben auch nicht auf taube Ohren. Was da noch mit reinspielt, ist eben, dass das Rock für Deutschland in diesem Jahr zum 8. Mal stattfindet. Also es hat eine inzwischen 8-jährige Tradition, und dass sozusagen die Proteste dagegen immer so gering ausgefallen sind, eben, dass sie das Nazifest überhaupt nicht tangiert haben. Also die Nazis fühlen sich in ihrer Rolle, in dem, was sie da tun und machen können, wohl, und haben eigentlich auch keine Probleme irgendwie, was irgendwie Organisation und Anmeldung oder wie auch immer man diesen Umgang zum Beispiel mit Ordnungsamt oder Polizei bezeichnen möchte. Da haben sie bisher keinen Widerstand erfahren, eher im Gegenteil, gute Erfahrungen gemacht. Und wie ist da so dein Eindruck? Also kommen da dann auch jetzt nur so die typischen Neonazis und NPD-Klüngel, oder kommen da auch sozusagen einfach Leute vorbei an dem Tag und denken, hier, schönes Fest in der Stadt, da bleibe ich mal stehen? Also man kann wohl davon ausgehen, dass 90-95%, die sich auf diesem Rock für Deutschland versammeln, wirkliche Neonazis sind. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass sie in der politischen Szene in der Form aktiv sind, dass sie auf dem Aufmärsche fahren oder dass sie sich anderweitig irgendwie in der NPD engagieren. Das sind zum großen Teil eben Leute, ja, die in einem rechten Lifestyle oder in ihrer rechten Ideologie auch musikalisch und besonders aus dem musikalischen Punkt oder aus diesem Gesichtspunkt dort anreisen. Und da muss man sagen, dieser musikalische Anreiz trifft nämlich auch, sag ich mal, in diesem braunen Dreiländereck von Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, nicht auf taube Ohren, sondern auf offene Ohren. Und das zeigt sich eben darin, dass vermeintlich unpolitische Sleipnir-Hörer, Sleipnir ist eben eine Nazi-Band, zum Rock für Deutschland fahren, um sich diese Band anzuhören. Und ich würde dann eben sagen, es sind nicht nur Neonazis dort. Es gibt auch diese sogenannten Unpolitischen dort, aber den Großteil bilden natürlich gefestigte Neonazis. Eben auch nicht nur NPDler, nicht nur Rechtsrocker oder diese NSBM, also National Socialist Black Metal Szene, dass die dort anreisen, sondern es ist so ein, ja, so szeneübergreifend eben. Also alles, was die rechte Szene und was rechte Ideologie irgendwie zu bieten hat, und auch das subkulturell gesagt, trifft sich auf dem Rock für Deutschland. Und gibt es da dann Gegenproteste, und wer beteiligt sich an denen? Da würde ich eher sagen, oder diese Historie erstmal aufmachen, also erklären, was die Jahre zuvor gelaufen ist. Da lief relativ wenig. Also es gab immer von der Zivilgesellschaft oder von der Bürgerlichkeit gab es eben dieses Gera Bund, tolerant und weltoffen, wir sind gegen Nazis und so weiter. Die haben eine Demonstration initiiert, die eben ja zum größten Teil immer nur symbolischen Charakter hatte, eben dieses Problem Nazis eben aber auch nur an dem einen Tag mal zu benennen und dagegen auf die Straße zu gehen. Antifaschistische Proteste gab es in der Form von 2003, seitdem findet nämlich das Nazifest dort jedes Jahr statt, bis 2006 in der gesonderten Form, dass eine eigene Antifa-Demo angemeldet wurde. Die Resonanz im Antifa-Spektrum war da allerdings richtig gering oder relativ gering, und seit 2007 hat man sich dann eben entschlossen, mit den Bürgern auf die Straße zu gehen, was aber auch wieder es gab da diese Spaltungspunkte, wo man sagen konnte, die Bürgerinnen haben halt argumentiert mit dieser Extremismus oder Totalitarismus Argumentation eben, dass alles, was irgendwie Sicherheit und Ordnung oder den bürgerlichen Frieden an dem Tag in der Stadt stört, dass das alles böse ist und alle die, eben nämlich Neonazis und linke Protestlerinnen, Teil des Problems sind und werden dann sozusagen in einen Topf gepackt und gesagt, gegen die stellen wir uns alle. Das hat dann eben im letzten Jahr dazu geführt, dass sich dieses Bürgerbündnis von einer symbolischen Sitzblockade im letzten Jahr entsolidarisiert hat und sozusagen dann aus Verkauf an den antifaschistischen Protesten betrieben hat, was dann halt in Verhaftung oder Verletzung seitens von Polizeieinheiten geendet hat. Dieses Jahr, das war ja eigentlich deine Frage, soll das alles ein bisschen anders angelegt sein. Das heißt, wir werben unter dem Slogan The Party is Over, Europas größtes Nazifest abschalten. Und wir wollen in diesem Jahr ja effektiv und aktiv die Anreise der Neonazis stören oder behindern, wenn nicht gar sogar blockieren. Also blockieren ist das obere Ziel. Und da gibt es wichtige und taktische Punkte, die eben zum Veranstaltungsort der Neonazis führen. Der Veranstaltungsort ist seit langen Jahren jetzt schon die Spielwiese im Stadtteil Debschwitz. Und logistisch für die Nazis ist die eigentlich gut angelegt. Aber es gibt eben gewisse wichtige Punkte, die für ihre Anreise notwendig sind. Die gilt es eben zu behindern und zu blockieren. Ja, und das ist eigentlich sozusagen das Konzept. Wichtig dabei zu erwähnen ist einfach, es handelt sich bei dem Rock für Deutschland um eine stationäre Kundgebung. Es ist kein geplanter Neonazi-Aufmarsch. Das heißt, es gibt keine Route der Neonazis, wo sie irgendwo langlaufen wollen, wo man dort in irgendwelchen Seitenstraßen sich betätigen kann, blockieren kann oder wie auch immer. Ist eigentlich mit einer frühen Anreisezeit von den Protestlerinnen verbunden, dass sie eben die Anreisewege zum Rock für Deutschland blockieren müssen. Und heißt es, dass es dieses Jahr ein breiteres Bündnis gibt oder hat diese Spaltung in der Gewaltfrage wieder Früchte getragen? Also ich würde sagen, die Spaltung lag nicht immer nur auf der Gewaltebene, aber in diesem Jahr ist es eben so, dass die Zivilgesellschaft gerade in Gera, also es gibt dieses neu gegründete Aktionsbündnis Gera gegen Rechts. Das hat sich nach den Erfolgen der Blockaden in Dresden am 13.02.2010 gegründet, eben mit der Blickweise eben, dass auch das Rock für Deutschland irgendwie behindern zu wollen. Und die sind eben auf die antifaschistischen Menschen auch zugegangen. Und man arbeitet jetzt eben aber nicht nur Gera intern, sondern auch überregional in einem sogenannten Vorbereitungskreis zusammen. Der setzt sich eben aus so wichtigen zivilgesellschaftlichen Gruppen wie dem Aktionsnetzwerk Jena und dem Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz, Aktionsbündnis Gera und weiteren antifaschistischen Gruppen eben zusammen und versucht eben unter diesem Label Vorbereitungskreis gegen das Rock für Deutschland oder Vorbereitungskreis gegen das größte Nazi-Konzert Europas dort mobil zu machen und zu mobilisieren. Und was habt ihr so für ein Gefühl für die Stimmung in der Stadt? Hat sich da was verändert jetzt? Also die Stimmung in der Stadt ist relativ neutral, würde ich sagen. Sie ist ja neutral positiv, würde ich einfach das so formulieren. Und zwar, es gibt jetzt nicht mehr so diese Anfeindung seitens der Presse gegenüber eben einer antifaschistischen Aktion oder so, sondern es ist jetzt eben so weit gekommen, dass die Bürgerinnen und die Zivilgesellschaft bereit ist, auch Presseerklärungen zu verfassen, Statements zu gewissen Geschehnissen in der Stadt, die mit dem Rock für Deutschland verbunden sind, zu machen. Und die wollen dann eben, geben das an die Presse und die Presse nimmt das auch sehr wohlwollend auf und es findet derzeit auch in der Öffentlichkeit oder in Stadtratssitzungen oder an sonstigen öffentlichen Diskussionsrunden keine Spaltungsgrundlage, also die ist irgendwie nicht vorhanden, sondern man ist froh, eben auch von der Zivilgesellschaft antifaschistische Gruppen mit im Boot zu haben und auf deren Arbeit eben auch mitsetzen zu können, um Europas größtes Nazifest zu verhindern. Was erhofft ihr euch so von den Protesten? Also ihr zum einen blockieren, aber gibt es da auch weitere Ziele für die Stadt sozusagen? Also das Aktionsbündnis Gera hat sich eben nicht nur gegen das Rock für Deutschland gegründet. Das ist ein positiver Aspekt, dass die eben auch langfristig gewachsenen Neonazi-Strukturen in Gera irgendwie zu bekämpfen. Also das ist denn ihr Ziel. Und Was wir uns direkt vom Rock für Deutschland erhoffen, ist einfach, man muss da, auch wenn das deprimierend klingen mag, für Leute, die kommen wollen, die sind herzlich eingeladen und sollen auch am 10. Juli erscheinen. Aber es wird wohl damit gerechnet, dass das Rock für Deutschland als solche Aktion nicht komplett verhindert werden kann. Also es wird höchstwahrscheinlich stattfinden. Aber das Signal, was eben jetzt schon ausgeht, es gibt einen breiteren Protest. Und es endlich wird Gera und das Rock für Deutschland in seiner Dimension endlich erkannt und man kann mit diesem Event eigentlich besser umgehen und man erhofft sich halt über die nächsten Jahre, dass man da wirklich das zum Erliegen bringen kann, eben das letzte oder eine der größten Nazi-Veranstaltungen Deutschlands. Und inzwischen musikalisch gesehen ist es ja Rock für Deutschland eine der größten Veranstaltungen europaweit zu verhindern oder gar irgendwie unmöglich zu machen. Wer jetzt Interesse hat, nach Gera zu fahren, wo kriegt man denn weitere Infos? Also es sind zwei Seiten geschalten. Das ist zum einen die nazifeste-verhindern.de Seite und zum anderen die nazifeste-abschalten.tk Seite. Da kommt man direkt zu den zwei Webseiten des Vorbereitungskreises. Wer jedoch im Web 2.0 irgendwie aktiv und unterwegs ist, der kann uns auch auf sämtlichen Plattformen eben unter dem Slogan The Party is Over, Europas größtes Nazifest, abschalten, finden. Also wir sind bei Twitter, bei Facebook, MySpace und in den ganzen Studi, MeinVZ und was es da alles sonst noch so gibt. Dann wünsche ich euch viel Erfolg am 10. Juli und danke für das Interview. Ja, bitteschön, danke. Tschüss. So, das war das Interview mit Jule und Martin, genau. Ja, das zu dem Rock für Deutschland, was am 10. Juli in Gera stattfindet. Also erscheint zahlreich und stellt euch dagegen, dass sowas in Zukunft besser nicht nochmal vorkommt. So, genug geredet, jetzt kommt erstmal Musik. Wo Faschismus Mut ist, Land regieren. Wo Leben und Ruhe keinen interessieren. Wo die Menschen hier ihre Liebe verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde. Gold sind die Hände von den Monsterschweine. Und der Bundesadler, der stürzt bald ab. Den Deutschland getragen, dicht zu Grab. Und Panzer und Raketen im Frieden sichern. AKWs und Computer das Leben verbessern. Bewaffnete Roboter überall. Doch Deutschland, wir bringen dicht zu Fall. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Yeah. uns passieren. Auf geht's, Popfass, Mummoi! Deutschland muss sterben, damit wir leben, Kinder. Deutschland muss sterben, damit wir leben, Kinder. Deutschland muss sterben, damit wir leben, Kinder. Deutschland muss sterben, damit wir leben, Kinder. Deutschland verrückt, damit wir leben, Kinder. Deutschland verrückt, damit wir leben, Kinder. Deutschland verrückt, damit wir leben, Kinder. Deutschland verrückt, damit wir leben, Kinder. Deutschland. Ich füttere manchmal ganz gerne Enten, obwohl das ist ja eigentlich nicht erlaubt. So vieles ist in diesem Land verboten. Ich habe auch schon öfter was geklaut. Ich habe ein paar Freunde und Freundinnen, mit denen könnte ich stehlen Pferdemist. Ich weiß nicht, bin ich draußen oder drinnen, in einem Zug, der noch nicht abgefahren ist. Der noch nicht abgefahren ist. Ich schaue manchmal unter meine Füße, ob da wohl ein Verfallsdatum schon steht. Manche Menschen, die bestellen mir Grüße, obwohl sie nicht wissen wollen, wie es mir geht. Ich brauche wirklich keine Einbauküche. Niemand! Ich will mir auch kein kleines Häuschen bauen. Was ich gerne hätte, das wäre eine Schaukel. Dann würde ich schaukeln und in den Himmel schauen. Dann würde ich schaukeln und in den Himmel schauen. Die meisten haben einfach nur Scheiße in der Birne. Die meisten haben Nebel um ihre Gehirne. Aber Frieden wollen sie alle auf der Zuschauertribüne. Und Freiheit heißt ihre Geschirrspülmaschine. Und alle graben an eine Grube und tun so, als wenn überhaupt nichts wäre. Ich fühl mich wie eine Zahnpastatube, so viel gequetscht und trotzdem noch nicht leer. Ausgewogenheit und liberale Kreise, und im Fernsehen wird nur Dreck hochstilisiert. So etwa 30 Kanäle bunte Scheiße, bis das Tier die Fernbedienung explodiert. Die Fernbedienung explodiert. Die meisten haben einfach nur Scheiße in der Birne. Die meisten haben Nebel um ihre Gehirne. Und Frieden wollen sie alle auf der Zuschauertribüne. Und Freiheit heißt ihre Geschirrspülmaschine. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say? Seit nunmehr mehr als 4 Jahren stellen wir das zusammen, was wir dann Antifa-News nennen. Jede Woche eine Auswahl von Ereignissen, der natürlich auch ein Versuch ist. Ein Versuch, Vorfälle aus dem ganz normalen deutschen Alltag zu dokumentieren, zusammenzutragen, was an rassistischen, was an antisemitischen und neofaschistischen Vorfällen uns bekannt wird. Das machen wir jede Woche für knapp 10 Minuten und wir könnten damit jede Woche Stunden füllen. Die Frage ist allerdings, für wen machen wir das eigentlich? Warum sollte ich Ihnen jetzt zum Beispiel erzählen, dass in Hannover in der vergangenen Woche eine jüdische Tanzgruppe mit Steinen beschmissen wurde und sie daraufhin ihren Auftritt abgebrochen hat? Warum sollte ich Sie darüber informieren, dass die Vereinten Nationen ganz klar sagen, dass Deutschland nicht konsequent genug gegen Rassismus vorgeht? Dass zum Beispiel der UN-Sonderberichterstatter Herr Muigai kritisiert, dass sich der Rassismusbegriff der deutschen Behörden zu sehr auf rechtsextreme Gewalttaten fokussiert, dass Alltagsrassismus ausgeblendet wird und dass die UN Deutschland empfiehlt, konkrete Maßnahmen durchzusetzen gegen rassistische Diskriminierung im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt und im Wohnungssektor. Warum soll ich Ihnen das erzählen? Um mir ein gutes Gewissen zu verschaffen, dass ich auf der guten Seite bin, dass ich antifaschistisch unterwegs bin, dass ich vorgehe gegen Antisemitismus, gegen Rassismus? Oder schwingt da so ein bisschen die Hoffnung mit einer Art von Gegenöffentlichkeit, etwas zu erzählen, was in anderen Medien nicht vorkommt, um ein Bewusstsein zu schärfen? Das sind Fragen, die uns auch seit 4 Jahren beschäftigen. Das sind aber auch Fragen, die dann wieder wie Luxusfragen erscheinen, in Zeiten, wo das unverkrampfte Deutschsein überall präsent ist. Wo auch zum Beispiel Alex Feuerherd darauf beharrt, dass das, was während der WM und auch der EM passiert, der größte Aufmarsch deutscher Fahnen und Symbole ist seit den Parteitagen in Nürnberg. Um nochmal kurz 4 Jahre zurückzublicken auf 2006, diese Geschichte vom vermeintlich so friedlichen, fröhlichen, feiernden Patriotismus, ein ziemliches Märchen gewesen ist, denn gerade während der Weltmeisterschaft hat es eine Vielzahl an rassistischen und ausländerfeindlichen Übergriffen gegeben, das insbesondere in Ostdeutschland, aber auch nicht nur da. Es gibt die entsprechenden Statistiken, die genau das belegen, Polizeistatistiken, nur sind die in den Medien damals natürlich nicht so breit getreten worden, weil man genau dieses Bild nicht zerstören wollte. Und wenn solche Anlässe vorliegen, wie jetzt eben in einer sportlich engen Situation, das ist schon eine brisante Kombination. Und wie gesagt, man kann da wirklich nur hoffen, dass es nicht so schlimm wird, wie es zu befürchten steht, wenn man sich diese ganzen Einträge auf Facebook, auf Twitter und in verschiedenen Weblogs anguckt. Da kann einem schon Angst und Bange werden. Ja, soweit der Publizist Alex Feuerhirt. Ich könnte Ihnen auch in dieser Woche noch erzählen, dass in Thüringen der sogenannte Thüringen-Monitor veröffentlicht wurde. Das ist eine Studie, die sich immer darum kümmert, wie denn die politischen Ansichten derzeit so sind bei der Bevölkerung. Da zum Beispiel der MDR berichtet, dass immer weniger Thüringer rechtsextreme Position vertreten. Weniger eine Rolle bei dieser Meldung hat gespielt, dass nach wie vor 50% der Befragten die Bundesrepublik für überfremdet halten. Weitere 15% fanden, dass der Nationalsozialismus auch seine guten Seiten gehabt hat. Und dass deutsche Interessen hart und energisch gegenüber dem Ausland durchgesetzt werden müssen, fand jeder Zweite richtig. Das wird nicht erwähnt beim MDR. Das kann ich Ihnen erzählen. Ich kann Ihnen auch erzählen, dass in der sächsischen Provinz fast täglich Überfälle passieren. Dass in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel letzte Woche wieder ein Anschlag verübt wurde auf einen Dönerimbiss in Kriwitz, wo mehrere Flaschen gegen Fensterscheiben geschleudert wurden. Zum Beispiel die Ostsee-Zeitung auch einen kleinen Artikel darüber geschrieben, dass diese Flaschen Flüssigkeiten enthielten, die brennbar waren. Und dass da immerhin der Staatsschutz ermittelt, wegen versuchter Brandstiftung mit einem ausländerfeindlichen Motiv. Wir könnten in diesen Antifa-News auch noch viel mehr machen. Wir könnten zum Beispiel berichten über die Vernetzung zwischen extremen Rechten und dem Rotlichtmilieu. Wir könnten Ihnen einiges darüber erzählen, wie in Dessau die dortige Polizei Massenkontrollen durchführt bei Schwarzen. Der einzige Grund ist, sie sind schwarz und sie werden kontrolliert, sie sollen sich ausziehen nachts, um kontrolliert zu werden. All darüber könnten wir berichten, da ist die Frage, für wen? Etwas für ein Ziel. Ich könnte Ihnen auch erzählen, dass es am vergangenen Wochenende in Berlin-Friedrichshain zu einem antisemitischen Übergriff kam. Zwei Leute wurden gefragt, wo sie herkämen. Als sie gesagt haben, sie kommen aus Israel, haben sie direkt aufs Maul bekommen. Und auch immerhin hier berichtet Spiegel Online, dass der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen hat, wegen dem Verdacht auf einen antisemitischen Hintergrund. Auch auf Spiegel Online gibt es derzeit einen Artikel, wo sich darüber echauffiert wird, dass zwei Politiker der CDU Kanzler fordern, Einwanderer sollen sich einem Intelligenztest unterziehen. Das ruft laut Spiegel Online Empörung hervor. Sowohl die Bundesregierung als auch die Opposition weisen diese Idee mit Entsetzen zurück. Damit kann man sich zufrieden geben. Man kann aber vielleicht auch daran erinnern, dass es eine rassistische Praxis gibt. Stichwort Einbürgerungstest, die eigentlich mindestens genauso viel Empörung hervorrufen sollte. Große Auszeichnungen können nicht einfach so an den Nächstbesten vergeben werden. Was wären sie sonst noch wert? Da deutsch zu sein hierzulande als besonderes Verdienst gilt, darf auf die deutsche Staatsbürgerschaft nicht so einfach vergeben werden. 8 Jahre in Deutschland leben, eigenes Geld verdienen, Deutsch sprechen können und eine weiße Weste haben, das ist doch viel zu wenig verlangt für die Auszeichnung, sich wie jeder, in dessen Adern das richtige Blut fließt, Deutscher nennen zu dürfen. Die deutsche Staatsbürgerschaft kann es nicht zum Nulltarif geben. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der Meinung, die Staatsbürgerschaft kann es nicht im Vorbeigehen geben. Also, irgendein Instrument muss man ja finden. Wie wäre es also mit Sackhüpfen, sagen wir 100 Meter unter 10 Minuten? Oder ein Schuhplattler-Examen oder ein Kartoffelwettessen? Oder immer ein Quiz? Sagen wir 33 Fragen, Multiple Choice. Wer die Hälfte richtig beantwortet, bekommt den Pass. Für diese Lösung hat sich das Innenministerium entschieden. Es handelt sich dabei um eine Auswahl aus einem Pool von 310 Fragen, die vorher samt Antworten veröffentlicht werden. So kann man die Lösung auswendig lernen, wie bei der theoretischen Führerscheinprüfung. Beispielsweise, welche Aufgabe hat die parlamentarische Opposition im Bundestag, wird etwa gefragt. Denn der eingebürgerte Wahlberechtigte sollte das wissen. Kontrolliert sie die Regierung oder entscheidet sie, wer Ministerin oder Minister wird? Unzählige Internetvideos demonstrieren mit einer Mischung aus Belustigung und Erschrecken, dass auch viele eingeborene Wahlberechtigte das nicht wissen. Was Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken wollte, wissen freilich noch viel weniger Deutsche. Egal, einbürgerungswillige Migranten müssen das in Zukunft wissen und damit lernen, Deutschland hat böse Dinge getan, sich aber für alles entschuldigt. Damit klar ist, wer heute die moralischen Sieger sind. Dass die Einbürgerung künftig über Fleißarbeit erreicht werden kann, stößt auf Kritik. Schließlich sollen nur diejenigen in den Genuss der hohen Auszeichnung kommen, die sich wahrhaftig mit den Werten unseres Landes identifizieren. Um das sicherzustellen, hat Baden-Württemberg bereits 2006 einen Gesprächsleitfaden eingeführt, anhand dessen das Bekenntnis des Einbürgerungswilligen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gründlich auf sein Wahrheitsgehalt überprüft wird. Stellen Sie sich vor, Ihr volljähriger Sohn kommt zu Ihnen und erklärt, er sei homosexuell und möchte gern mit einem anderen Mann zusammenleben. Wie reagieren Sie? Werden Einbürgerungswillige aus islamischen Ländern gefragt. Wenn es dazu dient, angeblich rückschrittliche Ausländer auszugrenzen, schreiben sich deutsche Konservative plötzlich Werte auf die Fahnen ihrer Leitkultur, die dort traditionell überhaupt nichts verloren haben, nur um ihrer rassistischen Ausgrenzungspolitik ein möglichst emanzipatorisches Gesicht zu verpassen. Auch der 2006 in Hessen eingeführte Einbürgerungstest vermittelt, dass Antisemiten, Rassisten und Sexisten in Deutschland nichts zu suchen haben, wenn sie nicht deutschen Blutes sind. Erläutern Sie den Begriff Existenzrecht Israels, werden dort die Bewerber aufgefordert, und man könnte glatt auf die Idee kommen, auch deutsche Antisemiten, Rassisten oder Sexisten mit Hilfe eines kleinen Tests loswerden zu wollen. Fragt sich nur, wohin mit ihnen? Weil es bei der Befragung darum geht, die Ungleichheit zwischen Eingeborenen und Zugewanderten fortzuschreiben, ist es fast egal, was gefragt wird. Wichtig ist nur, dass die Hürden auf dem Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft ab und an erhöht werden. Sonst droht Werteinflation. Deshalb werden sich die Innenminister bald wieder etwas Neues ausdenken müssen, und sei es Sackhüpfen. Um die Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufzuspüren, gibt es schließlich ganz andere Mittel. Wie die Frankfurter Rundschau berichtete, müssen sich viele Migranten einer bisher geheim gehaltenen Sicherheitsbefragung der Ausländerbehörden unterziehen. In einem der Fragebögen, die der Zeitung vorliegt, heißt es etwa: Möchten Sie unmittelbaren Kontakt mit den Sicherheitsbehörden aufnehmen? Die richtig fiesen Fragen stellt man den Einwanderern besser, bevor sie ihren Integrationskurs absolvieren und dabei allzu viel über ihre Grundrechte erfahren. Wenn wir verhindern wollen, dass es Menschen auf die Straße gibt, wenn wir Ich habe keine Angst vor euch ist auch ein schönes Motto, um die Rote-Hilfe-Rubrik, die allseits beliebte hier bei Reibungspunkte, zu öffnen, die heute ganz kurz wird. Und zwar zum einen möchte ich nur über ein Schnellverfahren auch wieder in Gera berichten. Und zwar gab es da am 15. Mai 2010, hatten sich 30 Leute zusammengetan und eine Critical Mass veranstaltet für ein autonomes Zentrum in Gera. Ein Ort, an dem sie Politik, Kultur und Spaß nach ihren Vorstellungen ausleben konnten. Und so im Großen und Ganzen verlief die Aktion wohl ohne größeres Aufsehen und auch ohne bedeutende Zwischenfälle, bis die Bereitschaftspolizei aber sich doch dachte, das kann so nicht weitergehen. Und wie Leute aus dieser Critical Mass Initiative meinen, dann ohne den Dialog zu suchen, prallten aufspringende Autotüren gegen Teilnehmerinnen, Polizisten verteilten vollkommen überzogen Tritte und Schläge und versprühten zudem Pfefferspray. Jetzt gibt es gegen drei der Teilnehmer dieser Critical Mass ein Schnellverfahren. Das bedeutet, dass die Ladungsfrist für die Betroffenen nur 24 Stunden beträgt. Eine Anklageschrift und damit auch eine mögliche Vorbereitung auf das Verfahren fällt für die Leute weg und Beweisanträge können leichter abgelehnt werden. Das ist für die betroffenen Genossinnen nicht schön und wenn ihr euch weiter informieren wollt, dann guckt doch einfach mal auf den auf die Blogsportseite der Roten Hilfe Jena. Und ansonsten würde ich euch noch verweisen auf die nächste Anlaufstelle der Roten Hilfe Erfurt, die am 8. Juli im Filler um 18.30 Uhr ist. Das Filler ist das Haus der Gewerkschaftsjugend in der Schillerstraße hinter dem großen Verdi-Gebäude. Also wenn auch ihr von Repression im Zuge politischer Veranstaltungen hier in Erfurt betroffen seid, dann kommt dort einfach vorbei. Da sind ab 18.30 Uhr halt Leute der Ortsgruppe Erfurt, die ja sich dessen, also falls ihr Unterstützung braucht, dessen annehmen. Damit verabschieden wir uns hier bei Reibungspunkte schon wieder, möchten nochmal auf die super tolle Party morgen hier bei Radio Frei verweisen mit klasse 90er Jahre Mucke und wer sich besonders hübsch anzieht, da wird es dann noch toller. Ja, also packt einfach eure Leggings aus und eure grittelbunten Hemden, was ihr noch so findet, und erscheint einfach zahlreich. Genau. Tschüss sagen Andi, Stefan und Jule. Hey! Coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out.